wenn die Bimmelbahn ins Grüne fährt, ins Grüne fährt, ins Grüne fährt. Liebling, fahren wir mit, da sind wir ungestört, wenn die Bimmelbahn ins Grüne fährt. Und kommt dann mal eine Weiche, dann macht sie einen Platz. Erst fliegst du mir, dann liegst du mir in dem Schoß, mein Schatz. Sonntags, wenn die Bimmelbahn ins Grüne fährt, ins Grüne fährt, ins Grüne fährt. Liebling, fahren wir mit, dort sind wir ungestört, wenn die Bimmelbahn ins Grüne fährt.